Herrn Oberstaatsanwalt Wolf Baron von Andergast, Frankfurt am Main, Kettenhofweg, steht auf dem Brief mit dem Schweizer Poststempel. Etzel, der 16-jährige Sohn des Staatsanwalts, hält ihn abwägend in der Hand. Von wem mag er sein? Vielleicht von seiner Mutter. Eines Tages fasst er sich ein Herz. Papa? Etzel? Ich möchte dich etwas fragen. Bitte? Was ist mit meiner Mutter? Wo lebt sie? Lebt sie? Das ist keinesfalls ein Gegenstand, über den wir beide uns unterhalten können. Es ist bereits nach 3 Uhr. Solltest du nicht schon an deinen Hausaufgaben sitzen? Großmama. Ja, mein Junge. Großmama, ich wollte dich schon lange fragen, was ist mit meiner Mutter? Ach, Großmama, ich kann mir schon denken, du darfst nichts sagen. Papa hat es verboten. Du darfst nichts sagen. Niemand im Hause am Kettenhofweg darf den Namen von Etzels Mutter nennen. Seit vielen Jahren ist er von Andergast von ihr geschieden. Sie darf ihren Sohn Etzel nicht sehen, darf ihn nicht schreiben. Papa? Etzel? Ich möchte dich etwas fragen. Nun? Wer ist denn dieser Mauritius? Der alte Mann, der sich dir gestern in den Weg gestellt hat. Kein Gegenstand, mein Sohn, über den wir uns unterhalten können. Ich bin Mauritius, hat er doch gerufen. Den Mokka, bitte. Und du, mein Sohn, gehst nun wohl an deine Hausaufgaben. Großmama. Ja, mein Junge. Ich möchte dich etwas fragen. Wenn es nicht die ewig gleiche Frage ist, die ich dir... Die du nicht beantworten darfst. Nein, Großmama, es ist was ganz anderes. Nun also? Wer ist Mauritius? Kennst du den Namen? Und ob ich den kenne? Den berühmten Fall Mauritius hat mal die ganze Welt in Atem gehalten. Warum? Sag doch. Es war ein Mordprozess, der hier in Frankfurt verhandelt wurde. Und dein Vater hat übrigens eine große, eine entscheidende Rolle dabei gespielt, als junger Staatsanwalt. Es war, glaube ich, sein erster großer Fall. Das liegt also schon lange zurück? Na, warte mal. So an die 20 Jahre. Ja, 20 Jahre. Mein Gott, 20 Jahre im Zuchthaus. Ja, sitzt er denn noch? Freilich. Lebenslänglich. Ja, und der Alte? Muss denn sein Vater sein? Welcher Alte denn, mein Kind? Ach, ein alter Mann streicht in letzter Zeit am Kettenhofweg herum. Vorgestern kam ich dazu, wie er sich Papa in den Weg stellte. Ich bin Mauritius, sagte er, indem er sich drohend vor Papa aufbaut. Das heißt, drohend, so war es von ihm gedacht. Aber wie er es machte... Wie er sich mit seiner ausgemergelten kleinen Gestalt Papa entgegenreckte, das war eher komisch. Und rührend, ja. Papa stand dem Alten so unangreifbar gegenüber. Und antwortete er dem Alten etwas? Nein, winkte nur so mit der Hand ab. Mit demselben Gesicht, wie wenn er mir sagt, das ist kein Gegenstand, über den wir uns unterhalten können. Zunächst ist es nur Auflehnung gegen den Vater, wenn Etzel sich mit dem Alten beschäftigt. Aber allmählich rücken sie immer näher zusammen. Die Beharrlichkeit des Alten und das Bild des Briefes aus der Schweiz. In beiden Fällen fordert ihn etwas auf oder heraus. Der Unterschied liegt nur darin, dass jenes ganz außen, dieses ganz innen bleibt, sodass er sich zwischen beidem wie ein schwingendes Pendel vorkommt. Über das ganz außen lässt sich jedenfalls leichter sprechen. So fragt Etzel immer wieder seine Großmutter aus. Ach, Etzel, das war alles sehr undurchsichtig. Für die einen. Für die anderen lag alles klar zutage. Für Papa zum Beispiel. Ja, ja. Seine Plädoyers waren glänzend. Gerade im Fall Mauritius. Er hat sich auch mit dieser Sache seinen Namen gemacht. Und ich war natürlich stolz auf meinen berühmt gewordenen Sohn. Aber aus welchem Grunde hatte Mauritius nach Papas Meinung seine Frau erschossen? Weil er sie beerben wollte, sagten die einen. Weil er seine Schwägerin Anna, Ellis Schwester... Ja, richtig. Elli hieß die arme Frau. Viele Jahre habe ich nicht mehr an diesen Fall gedacht. Aber jetzt kommen mir doch die Namen alle von selbst wieder auf die Lippen. Eine Zeit lang sprach man ja von nichts anderem. Ja, also weil er Ellis Schwester Anna, die schöne Anna, liebte und deshalb Elli aus dem Wege schaffen wollte, so sagten die anderen. Oder weil er die eine beerben und die andere heiraten wollte. Im Arbeitszimmer seines Vaters hat Etzel die Gesuche des alten Mauritius entdeckt. Peter Paul Mauritius, ehemaliger Ökonom und Gutsbesitzer, wohnhaft in Hanau, Marktstraße 17, stellt an den Herrn Oberstaatsanwalt das Ansuchen um Einleitung und Befürwortung der Begnadigung für seinen Sohn Leonhard Mauritius. Etzel liest das letzte Gesuch, datiert vom 1. Januar 1925, das vorletzte aus dem Jahre 1923 und weiter und weiter und weiter zurück bis zum Jahre 1906. Es nützt nichts. Ich krieg nicht eher Ruhe, als bis ich bei dem Alten in Hanau gewesen bin, sagt er sich schließlich. Die Fahrt nach Hanau verlegt Etzel auf den Freitag, weil da sein Vater an einem Herrenabend teilnehmen muss. Zu der Haushälterin sagt er, er gehe ins Kino, bis 8 sei er jedenfalls wieder da, wenn er später heimkomme, solle sie ihn nicht verraten. Die Marktstraße 17 in Hanau erweist sich als eine jämmerliche Behausung. Auf einer hühnerleiterartigen Stiege, über eine enge Holzgalerie, gelangt er zu dem Messingschild, das von besseren Tagen zeugt. B.P. Mauritius, Gutsbesitzer AD. Ich möchte Sie sprechen. Ach, Herr Andergast. Ja, Etzel von Andergast. Ja. Bitte, bitte. Hab ja mal wieder, bitte kommen Sie hier entlang. Hab ja mal wieder eine Eingabe gemacht beim Herrn Vater, damit sich die Oberstaatsanwaltschaft nicht aufs Ohr legt. Naja, schauen Sie sich nur um. Sieht nicht sehr ordentlich aus. Das sind alte Zeitungen, junger Herr, von 1905 und 1906. Daraus können Sie es entnehmen, junger Mann. Wenn Sie wollen, können Sie es auch, wie es gedruckt ist, glauben. Die ganze Welt hat es damals geglaubt. Einer hat es dem anderen nachgeredet oder vom anderen abgeschrieben. Aber wie soll er denn auf Sie geschossen haben, wenn er noch bei der Gartenpforte war? Das ist durch Zeugen erhärtet. Ich ersuche, junger Herr, festzuhalten. Bei der Gartenpforte. 18 Schritte Distanz. Ich ersuche, das festzuhalten. Können Sie bei voll eingebrochener Dunkelheit einen Menschen auf 18 Schritte Distanz mit einem Browning mitten ins Herz treffen? Ja, ich... Nein. Sie ist, als sie getroffen wurde, gegen das Haus zugelaufen. War Remme, hat es unter Eid ausgesagt. Schuss von hinten. Von hinten, mitten durchs Herz. Aber Herr Mauritius... Daneben die Aussage der Dienstmagd Frieda Weiß, die Frau sei zunächst auf ihn zugegangen. Wie auch natürlich. Ja, schöne Theorie das. Er ist ihm entgegengegangen, dann entsetzt zum Haus gelaufen und er schießt ihr nach. Aber es wird alles erklärt. Aber es wird alles gegen ihn erklärt. Er hat den Browning in der Hand gehabt, heißt es. Und wer hat das gesehen? Waremme. Waremme hat sogar beschworen, dass er gesehen hat, wie Leonhard den Revolver hebt und zielt. Wer ist denn Waremme? Waremme? Weiß der Teufel, wie man den beschreiben soll. 2 Jahre vor dem Unglück ist er an die Universität gekommen, wo auch Leonhard dozierte. Hat er gleich alles in den Sack gesteckt. Hat. Was war er denn? Was war er denn? Ach, was weiß ich. Philosoph oder dergleichen. Die Leute waren ja ganz toll mit ihm. Waremme hat dies gesagt, Waremme hat jenes gedacht. So ging das. Behauptete, Sohn eines Rittergutsbesitzers zu sein. Mutter einer Adelige. Ich habe später nachgeforscht. Hat kein Mensch was von waremmischen Gütern gewusst. Vermögen hat er keines. Prunkte sogar mit seiner Armut. Aber... täglich am Spieltisch im Casino. Obgleich sie dort keinen aufnahmen, der sich nicht Herr von nannte, ihn nahmen sie auf. Und die allerfeinsten Herrschaften waren ganz verrückt mit ihm. Na, schließlich hatte es ein Ende. Und wenn auch sonst nichts gegen ihn vorgelegen hätte, als dass er der Freund von meinem Sohn, dem Mörder Mauritius, war. Ich wollte Sie nur fragen... Weiß Ihr Vater eigentlich, dass Sie bei mir sind? Um Gottes Willen, nein. Niemand weiß was. Sind ohne Mutter aufgewachsen, oder? Mhm. Ja. Armer Junge, mein Leonhard auch. Als meine Frau starb, da war mein Leonhard mein Ein und Alles. Oh, ich hatte wahrhaftig Grund zum Stolz. Ein Götterjunge war das, kann ich Ihnen sagen. Mit 22 Jahren habilitierte er schon als Kunsthistoriker. Alles fiel ihm zu. War verwöhnt von seinen Kommilitonen, von den Professoren. Ich bin nur ein einfacher Mann, wissen Sie. Hatte mal ein kleines Gut, hab's verkauft inzwischen. Aber mein Leonhard, der war in der allerbesten Gesellschaft zu Hause. Und ich hab alles an ihn gehängt. Nichts war mir zu teuer, bis er diese Elli geheiratet hat. Eine Witwe war sie, geborene Jahn. 80.000 Mark hatte sie. Eine erbärmliche Summe, gemessen an Leonards Wert, an seinen Aussichten, glänzende Aussichten. Warum er sie geheiratet hat, weiß ich. War sie schön? Schön? Schön war ihre Schwester, die Anna Jahn. Ja, die war wirklich schön. Aber Elli, ich hab's nie begriffen. Sie war ja auch noch ein gut Stück älter als sie, gut 10 Jahre. Kein Wunder, dass sich mein Leonhard dann in die schöne Anna vergafft hat, als sie zu ihrer Schwester zog. Wäre mir auch so gegangen. Schön, 19 Jahre. Aber warum hat er diese Elli überhaupt... geheiratet? Ja. Damals hat er halt zumindest geglaubt, er liebt sie. Mutter hat er nie gehabt. Da hat er sich die Mutter wohl in der Elli gesucht, ja, so sehe ich es jetzt. Aber damals, als er heiratete, da war ich wie von Sinn. Da habe ich ihm auch das Geld gesperrt. Oh, glauben Sie, junger Herr, ich hab's bereut. Und ich habe getan, was ich konnte, um das wieder gut zu machen. Wenn mein Sohn herauskommt, und der Tag wird kommen, er muss kommen, hier kann ich nicht sterben. Wenn mein Leonhard herauskommt, dann ist er ein vermögender Mann. Ein recht vermögender Mann. Ich habe damals mein Gut verkauft. Zur rechten Zeit. Habe das Geld in der Schweiz angelegt. Zur rechten Zeit. Habe spekuliert, habe alles vermehrt. Und ich selbst, ich brauche kaum noch was. Brot und Tee und Petroleum für die Lampe. Kann ich Ihnen nicht irgendetwas anbieten? Was ich Nein, danke. Zum Trinken? Dankeschön. Ich selber, ich brauche ja nicht viel. Ja, mein Leonhard ist ein reicher Mann, wenn er herauskommt. Und eher kann ich nicht sterben. Ja. Denn als ich ihn damals aus Wut, aus Eifersucht, ohne Geld gelassen habe, dass er von der Elli abhängig wurde, Gott, als Dozent verdient man das so gut wie nichts, da hat das Elend angefangen. Nee, da noch nicht. Mit dem Wachremme hat es angefangen. Dieser Wachremme. Und mit der Anna. Was tut denn der Wachremme jetzt? Nach dem Prozess hat man ihn noch in Deauville gesehen. Zusammen mit der schönen Anna. Zusammen mit der Anna Jahn? Ja, mit der. Ja, aber dann wird doch alles anders. Ach, gar nichts wird anders. Wenn das in den Akten steht? Da steht aber nichts von drin. Da steht viel nicht drin in den Akten Ihres Herrn Vaters. Komisch. Ich meine, im Prozess hieß es doch immer, dass zwischen Ihrem Sohn und der Anna... Beziehungen bestanden haben. Ja. Nicht mal einen Kuss konnte man zu Protokoll nehmen. Beziehungen. Fasziniert hat sie ihn halt. Aber sagen Sie doch selbst, muss einer gleich seine Frau erschießen, nur weil ihm die Schwägerin gefällt oder weil er in Geldverlegenheiten steckt? Das ist doch... Ja, aber dass die Anna zusammen mit Wachremme gesehen worden ist, nach dem Prozess, war das dem Gericht gleichgültig? Um das nachher hat sich das Gericht so wenig gekümmert wie um das vorher. Sie müssen bedenken, junger Herr, der Kronzeuge ist dem Gericht das höchste Gut. Es wird sich schon hüten, die Glaubwürdigkeit dieses Kronzeugen zu erschüttern. Mit Waremme stand und fiel die Anklage. Ohne ihn wäre man niemals zu einem gedeihlichen Ende gekommen. Gedeihliches Ende. Das hieß Schuldspruch auf lebenslänglich. Aber was hätte denn mein Vater schon von so einem gedeihlichen Ende haben sollen? Mein Lieber, Ihr Vater war damals noch jung. Jung und ehrgeizig. Stand am Anfang seiner Laufbahn, hat sich gerade mit diesem Prozess einen Namen gemacht. Und Waremme war eben sein von Gott gesandter Kronzeuge. Ach. Und wo ist er jetzt, der Waremme? Wo? Das ist mein Geheimnis. Ist ihm nicht gut bekommen, der Eid. Aber wer meinen Sie? Wer könnte denn sonst geschossen haben? Psst. Nicht so naseweiß. Keinen Ton. Donnerwetter, wo kämen wir denn da hin? Hat doch selbst Leonhard auf diese Frage nie geantwortet. Nie. Kein Sterbenswörtchen. Sie verstehen, junger Herr. Was könnte es also uns beiden nützen, danach zu fragen? Hat nur immer beteuert, dass er nicht geschossen hat. Aber es muss doch jemand... Sehen Sie mal, junger Herr, da war die... Schöne, edle, unglückliche Anna, ja. Was glotzen Sie denn so? Ihr habt es doch überall gelesen, die schöne, edle, unglückliche Anna. Gleich nach jenem Abend wurde sie schwer krank, musste geschont werden. In Nizza, weiß Gott wo, hat man ihre Aussage protokolliert. Ja, musste sie denn nicht zur Verhandlung? Erste Hauptverhandlung. Ach, das ganze Gericht ist zerschmolzen, Frau Mitleid. Hat ihr alle Antworten hübsch schmackhaft in den Mund gelegt beim Verhör. Und der Herr Staatsanwalt, Zucker und Honig. Sie wäre doch beinahe auch dem Unhold zum Opfer gefallen, die weiße Taube. Aber das beiseite, was wollte ich sagen? Was wollte ich nur sagen? Also ja, Waremme. Ohne Waremme, ohne Waremmes Zeugenschaft hätte die Sache anders geändert. Waremme hat bezeugt, oh, was hat der nicht alles bezeugt, dass er Leonhard den Revolver aus der Hand gerungen hat, als der Schuss abgefeuert war. Hat ihn fortgeworfen, ins Gebüsch geschleudert. Drei Kriminalbeamte haben 2 Tage lang danach gesucht. Den Garten, die Umgebung abgesucht. Nichts. Kein Revolver. Ist nie zum Vorschein gekommen. Und womit hat man das erklärt? Erklärt? Ja. Man ist darüber hinweggegangen. Und wo hat Waremme gestanden, als die Ellie erschossen wurde? Der Telegrafenbote Kleinmichel, der gleich nach dem Schuss in den Garten kam, hat angegeben, an der Hausecke vor ihm. Also muss Waremme schon vor Kleinmichel da gewesen sein. Aber das Gericht war der Ansicht, Kleinmichel hat sich getäuscht. Kleinmichel muss sich getäuscht haben, sonst stimmt die ganze Geschichte nicht, sonst geht die Schlinge nicht zu. Was hat denn Waremme im Garten zu tun gehabt? 10 Minuten vor dem Mord soll er noch im Casino gesehen worden sein. Von dort sind es 1243 Meter. Ja, da muss man schon die Beine unter den Arm nehmen, wenn man das in 10 Minuten schaffen will. Und womit hat Waremme das erklärt? Dass er so gerannt ist? Ja. Die Anna Jahn hätte ihm telefoniert, er solle sofort kommen. Es trieben sich unheimliche Gestalten im Garten herum. Verdächtige Gestalten, eine Viertelstunde vor einem Mord. Großartig, was? Das nenne ich Geisterseherei. Darauf rennt Herr Waremme, als hockt ihm das Satan im Genick. Aber niemand hat ihn laufen sehen. Niemand. So ein Riesenkerl, der wie ein Bock daherspringt. In der belebten Allee, wo Laterne neben Laterne brennt. Abends um 5:30. Haben Sie schon mal eine solche Kollektion von Widersprüchen beieinander gesehen? Ja, und der Herr Untersuchungsrichter. Den hat kein Zweifel geplagt. Oh Gott bewahre. Unentwegt aufs Ziel los. Das Ziel, das kannte er schon. Den Weg musste er sich erst schaffen. Er ging wie geschmiert. Motive wie Sand am Meer. Indizien zum Schweinefüttern. Alles stimmt herrlicher. Das Gewebsel hat nicht das geringste Loch. Sagt der Herr Staatsanwalt. Und Ihr Sohn? Schweigt. Sagt immer nur, dass er es nicht war. Unbedeutender Umstand, dass der angebliche Mörder das Verbrechen in Abrede stellt. Unbedeutender Umstand. Dieser unbedeutende Umstand ist es, der Etzel während der folgenden Tage wie im Fieber über den alten Zeitungsberichten sitzen lässt, die er sich immer wieder bei dem Alten holt, immer wieder andere. Immer wieder ist es der Name Andergast, der ihm in die Augen springt, Staatsanwalt von Andergast, der Ankläger. Etzel muss sich gewaltig zusammennehmen, um bei Tisch unbefangen zu bleiben, fügsam Rede zu stehen, die Miene des dankbar Belehrten zu zeigen, anstatt aufzustehen und vor den Vater hinzutreten und zu fragen, hast du damals wahr und wahrhaftig an seine Tat geglaubt? Der Vater merkt nicht, was im Sohn vor sich geht. Es gibt menschliche Beziehungen, die sofort zerbrechen, wenn im entscheidenden Augenblick das entscheidende Verständnis erfolgte. Sie bestehen nur dadurch, dass es nicht erfolgt. Etzel denkt oft an seine Mutter und entwirft, ohne ihre Adresse zu kennen, Brief um Brief an sie. Mir den Mund voll Sand geschüttet und ich müsste auf der Stelle ersticken. Ich weiß nicht, ob ich den Brief abschicke. Ich weiß nicht. Mal lesen. Es geht vieles vor. Ich denke viel über alles nach. Grässlich, dass ich dich nicht mal kenne. Wo bist du eigentlich? Es kann sein, dass ich mich eines Tages auf die Eisenbahn setze und zu dir hinfahre. In den Ferien vielleicht. Ich tue, was du willst. Nur muss es geheim bleiben. Du verstehst. Er erfährt immer alles. Wer weiß, wenn die Stricke mal zerschnitten werden, ist man am Ende schon lahm und zahm. Das ist wohl der Zweck. Zahm soll man werden. Haben sie dich auch zahm gemacht? Ich habe das Gefühl, dass man dir ein Unrecht zugefügt hat. Stimmt das? Ich muss dir überhaupt sagen, was man so tagtäglich von Ungerechtigkeiten hört, ist ganz schauderhaft. Du musst wissen, dass mir Ungerechtigkeit das Allerentsetzlichste auf der Welt ist. Wenn ich Ungerechtigkeit erlebe, an mir oder anderen ganz gleich, dann geht's mir durch und durch. Es ist, als hätte man mir den Mund voll Sand geschüttet und ich müsste auf der Stelle ersticken. Und weil er nicht ersticken will, reift ein abenteuerlicher Plan in Etzel. Über dessen praktische Ausführbarkeit gibt es keinen Zweifel bei ihm, nur über dessen moralische Berechtigung. So fasst er sich ein Herz und spricht seinen Lehrer, Dr. Kamil Raff, auf dem Flur des Goethe-Gymnasiums an. Ich habe eine Frage, Herr Doktor. Ja, Andergast, was gibt's denn? Heraus mit der Sprache. Sagen Sie, gibt es eigentlich eine Kollision von Pflichten? Das ist ein uraltes und viel umstrittenes Problem der Ethik. Sie weichen mir aus. Ich will das aber wissen. Gibt es eine Kollision von Pflichten oder gibt es nur eine einzige Pflicht? Sie müssen sich deutlicher erklären, Andergast. Also gut, ich... Sie werden mir natürlich meine 16 Jahre vorhalten. Aber 16 oder 19 oder 25, man kann doch nicht immer zuwarten. Was ist mit dem Älterwerden schon gewonnen? Es gibt eben Fälle, wo es heißt... Jetzt oder nie? Worauf wollen Sie hinaus? Antworten Sie mir auf folgende Frage, Herr Doktor. Auf das eine. Ein Mensch sitzt viele Jahre im Zuchthaus. Es ist möglich, dass er unschuldig verurteilt wurde. Es ist möglich, dass man den Beweis dafür schaffen kann. Darf man sich durch irgendeinen Umstand davon zurückhalten lassen? Darf man zögern? Oder überlegen, gibt es da überhaupt eine andere Pflicht? Sagen Sie mir das, Herr Doktor, ja oder nein? Ob man darf, Andergast, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man darf oder soll. Sie vielleicht. Sie dürfen und sollen es vielleicht. Danke. Während einer Dienstreise des Vaters packt Etzel seinen Rucksack und fährt nach Berlin, um Waremme aufzusuchen. Nach vielen Vorstößen hat er dessen Adresse dem alten Mauritius entrissen. Als Oberstaatsanwalt von Andergast zwei Tage später zurückkommt, findet er auf seinem Schreibtisch einen Brief des verschwundenen Etzel. Dieser Brief ist nicht dazu angetan, den Vater milde zu stimmen. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Wenn ich dein Haus verlasse, ist es kein leichtfertiger Entschluss. Ich habe gewissenhaft damit gerungen. Er hat gerungen. Das Haus verlassen. Entschluss. Was berechtigt, was befähigt dich, Entschlüsse zu fassen, du naseweiser Bengel? Seit ich von dem Prozess und von dem Schicksal des Leonhard Mauritius weiß, ist keine Ruhe mehr in mir. Da muss die Wahrheit an den Tag. Ich muss die Wahrheit finden. Eine große Bitte noch. Ich traue mich kaum, sie niederzuschreiben. Verfolge mich nicht. Lass mich nicht verfolgen. Lass mich frei. Ich kann nicht sagen, für wie lange. Sei mein Gegner nicht in dieser Sache. Dein Sohn Etzel. Reizend. Neben allem anderen möchte er sich noch den Luxus meiner stillschweigenden Billigung leisten. Herr von Andergast geht zu seiner Mutter. Er hat sie gleich im Verdacht der Vorschubleistung. Da nicht anzunehmen war, dass der Junge ohne einen Pfennig Geld das Weite suchen wird und die Großmutter für ihn die Nächste war. Nachdem er 5 Minuten scheinbar ganz harmlos mit seiner Mutter gesprochen hat, gesteht sie ihm bereits, dass sie Etzel 300 Mark gegeben hat. Die spielende Sicherheit, mit der er das zu Wege brachte, bestürzt die alte Generalin. Mit offenem Munde schaut sie den Sohn an, wehrlos. Herr von Andergast schweigt. Er kennt das Gewicht und die Wirkung seines Schweigens in solchen Fällen und weiß es zu berechnen, wie ein Artillerieoffizier die Flugbahn und den Einschlagspunkt einer Sprenggranate. Was er berechnet hat, tritt ein. Die Generalin verliert die Kontenance. Was willst du tun? Natürlich deine Polizeihunde auf ihn hetzen, ihn noch bockiger machen. Hast du denn eine Ahnung, was das für ein Junge ist? Er hat mir nicht gesagt, wozu er das Geld braucht. Er sagt, ich solle Vertrauen haben. Weißt du, was der in sich hat? Was mit dem los ist? Nein, nichts weißt du, nichts, nichts, nichts, von keinem Menschen was. Etzels Mutter hast du ja auch wie einen Hund hinausgejagt und ihren Liebhaber zum Meineid getrieben, so dass sie nichts übrig blieb, als sich eine Kugel durch den Kopf zu schießen. Und wenn auch alles nach Recht und Ehrenvorschrift zugegangen ist, korrekt wie beim Parademarsch. Mama, ich Na muss Na ja, dich... ich sage ja nichts, ich sage nichts. Zuweilen verbrennt's mir halt die Seele. Na schön, Mama. Ich habe nicht im Sinn, deine romanhaften Vorstellungen zu berichtigen. Habe künftig die Güte, jede Anspielung auf meine Person und meine Vergangenheit zu unterlassen, wenn du Wert darauf legst, dass der sporadische Verkehr zwischen uns fortbestehen soll. Im Gericht fällt am nächsten Vormittag die außerordentliche Wortkargheit des Chefs auf. Auch bei Fragen, die man an ihn richtet, scheint Herr von Andergast nicht so recht bei der Sache zu sein. Bevor er nach Hause geht, lässt er sich den Kanzleidirektor kommen. Ja, richtig, lieber Hacker, lassen Sie mir doch bitte die Akten Mauritius aus den Jahren 05 und 06 aus dem Landgericht holen und schicken Sie sie noch heute in meine Wohnung. Obwohl Herr von Andergast alles daran setzt, das Verschwinden seines Sohnes nicht publik werden zu lassen, erreicht die Nachricht davon auf Umwegen Etzels Mutter. Sie wendet sich verzweifelt an die alte Frau von Andergast, die ihr sofort antwortet. Ich will es zur Not noch verstehen, dass er deine 3 Briefe ignoriert hat. Aber dir nicht mitzuteilen, wenigstens vom Anwalt mitteilen zu lassen, dass das passiert ist, was dich ebenso angeht wie ihn, 1000-mal mehr vielleicht. Das ist mir zu viel Konsequenz. Ihr zieht überhaupt so merkwürdige Konsequenzen, ihr jüngeren Leute. Auch du. Mir ist ja so manches unerklärlich, auch an dir. Aber ich will nicht schwatzhaft werden. Inzwischen ist Etzel schon 2 Wochen in Berlin. Er nennt sich Mohl, Edgar Mohl, und wohnt in der Frankfurter Allee bei Frau Bubicke. Sie hat ihm gegen ein entsprechendes Aufgeld versprochen, von einer polizeilichen Anmeldung abzusehen. Und als Edgar Mohl nimmt Etzel Sprachstunden bei Waremme. Waremme, der jetzt Warschauer heißt und das trübseligste Quartier bewohnt, das Etzel je gesehen hat. Allerdings bei seiner eigenen Person achtet der Professor auf peinliche Sauberkeit. Ständig greift er nach der Bürste und streicht über Rock und Weste. Immer wieder tappt er ins Nebenzimmer und wäscht sich umständlich die fetten, weißen Hände. Etzel hat sich mittlerweile zu Waremmes Faktotum aufgeschwungen. Er rennt für ihn, er springt für ihn, er liebe Dienert, um nur möglichst viel in seiner Nähe sein zu dürfen. Herr Professor, der Kaffee steht vor Ihnen. Ach ja, schon lange? Ja, schon eine ganze Weile. Lassen Sie ihn aber nicht wieder kalt werden. Nein, nein. Ja, und die Hemden, die liegen jetzt im obersten Fach. Das will man noch mehr. Die Knöpfe habe ich angenäht. Dass mir das noch in meinem Leben beschieden ist. Und das Bücherverzeichnis werde ich auch noch machen. Zu viel des Glücks. Ach, du lieber Himmel. Nun fällt alles über den Haufen. Was soll es denn hier anders? Da kriecht was. Sehen Sie doch. Ja, ich sehe schon was. Küchenschaben, ein mir vertrauter Anblick. Dass Sie es hier überhaupt aushalten können. Wer sagt, dass ich es kann? Und der Kaffee ist doch wieder kalt geworden. Ach, da mache ich schnell neuen. Sie ruheloser Glücksspender. Ihrer Güte bin ich kaum gewachsen. An sowas muss man gewöhnt sein. Sie kommen wohl aus einer tadellosen Kinderstube in dieses Loch hier. Sie sind von geradezu vorsätzlicher Hilfsbereitschaft. Woher kommen Sie eigentlich, mein lieber Mohl? Ich weiß, darüber verweigern Sie die Auskunft. Ich bin aufs Raten angewiesen. Dafür, dass Sie so deutlich aus gutem Hause kommen, sind Sie erstaunlich aufgeschlossen. Nicht von schlechten Eltern, wie der Volksmund sagt. Warum sind Sie jetzt wieder betroffen? Gibt es da einen dunklen Punkt? So wie ich von Ihren Eltern spreche, schweigen Sie. Liegen Sie in Fehde mit dem Herrn Papa oder der Frau Mama oder mit beiden? Schweigen Sie doch nicht so verbockt. Schön, dann nicht. Also an die Arbeit. Kommen Sie. Was ich noch sagen wollte, Ihre auffallend guten Fortschritte, die Sie in Englisch machen, verdanken Sie weniger mir als Ihrem Latein und den Kontakt mit mir, Ihrer humanistischen Bildung. In die habe ich mich hineingerettet. Quid est, Catulle? Quid moraris emori? Selin curulis truma nonius sedet. Per consolatum perierat Vatinius. Quid est, Catulle? Quid moraris emori? Wie kommen Sie gerade auf diese Verse? Wissen Sie denn, worum es da geht? Um einen Meineid, Herr Professor. Aha. Eine Meineid, sagten Sie. Catull sagt, er kann nicht weiterleben, wenn Vatinius ungestraft Meineide schwört. Catull ist eben nicht von heute. Wollen Sie noch mehr hören? Nein, ich danke. Genug. Der Teufel soll mich holen, wenn ich aus Ihnen klug werde, Mohl. Apropos Mohl, es gibt das Wort Mohl auch im Englischen und es bedeutet Maulwurf. Haben Sie mich verstanden? Ja? Mohl? Maulwurf. Ja. Allerdings anders buchstabiert. M-O-L-E. Schreiben Sie sich das in Ihr Vokabelheft ein. Ja. Mein lieber Maulwurf, es ist mir aufgefallen, dass Sie nicht sofort reagieren, wenn ich Sie Mohl rufe. Woher kommt das? Ich meine, warum zögern Sie? Heißen Sie nicht so? Haben Sie vielleicht einen anderen Namen oder was? Vielleicht heiße ich ebenso wenig Mohl, wie Sie Warschau heißen. Ja, warum soll ich denn nicht Warschauer heißen? Warschau ist ein jüdischer Name und den legt man sich nicht zu, eher ab. Man prunkt nicht mit Namen wie Warschauer. Sie bieten hierzulande keinen besonderen Reiz. Ich sagte das bloß so. Also lassen Sie diese Geheimniskrämerei heraus mit der Sprache. Was bedeutet dieses Aushorch? Ich merke doch das schon die ganze Zeit. Wer hat Sie geschickt, mein lieber Maulwurf? Ich bin tatsächlich Georg Warschauer alias Waremme. Und wer sind Sie, mein lieber Maulwurf? Nun reden Sie. Ich bin... Ja? Ein Momentchen, Herr Professor, das Wasser kocht. Lassen Sie doch das Wasser kochen. Immer mit dem Wasser. Lassen Sie doch das sein. Und kommen Sie doch schon her und erzählen Sie. So, setzen Sie sich. Ich kenne einen alten Mann, Herr Professor. Mhm. Meine Eltern haben Haus an Haus mit ihm gewohnt. Zu denen ist der sonst so menschenscheue Greis oft gekommen. Und hat von nichts anderem erzählt, als von seinem unschuldig verurteilten Sohn. Von seinem Sohn? Ja. Wie alt ist denn der Mann? 74. 74? Ja. Und er behauptet... 74, sagten Sie uns ja. Ja, und er behauptet, er stirbt nicht eher, bis sein Sohn aus dem Zuchthaus entlassen ist. Ich habe den Alten oft besucht und er hat einen Narren an mir gefressen. Ich kenne die ganze Geschichte seines Sohnes von ihm. Zucker? Nein, nein, danke. Sie waren doch mit ihm befreundet. Ich? Wieso? Mit wem? Mit dem Mann, der unschuldig im Zuchthaus sitzt. Mit Mauritius. Leonhard Mauritius. Jetzt hätte ich mir beinahe die Zunge verbrannt mit ihrem heißen Kaffee. Etzels Mutter Sophia von Andergast kommt nach Frankfurt. Die alte Generalin hat der Schwiegertochter nicht nur geschrieben, sie hat sie auch eingeladen, bei ihr zu wohnen. Eigentlich hatte sie sich Sophia als gebeugte Niobe gedacht. Stattdessen tritt ihr eine Dame von nicht zu durchschauendem Wesen entgegen. Schmiegsam, kühl, erstaunlich jung aussehend noch. Die Akkuratesse ihrer äußeren Erscheinung sieht wie aus dem Ei geschält aus. Pflegt sich ja nicht übel. Passt eigentlich nicht recht zu solchem Leid, zu solchem Schicksal. Doch, Unsinn, Unsinn. Als ob Leid und Kummer nur durch Schlamperei beglaubigt werden können. Na, wie ich meinen Etzel kenne, wird sein Herz ihr zufliegen. Sophia betritt das Andergastsche Haus. Da hängt der steife Hut am Haken, Symbol von etwas abstoßend Uniformiertem. Hängt noch der Spiegel, als hätte er sie keinen einzigen Tag vermisst. Inzwischen war sie immer allein, rechtlos und kaum mit Geld versehen, von Stadt zu Stadt, von Pension zu Pension geirrt. Als sie sich von ihrem Kind trennen musste, hatte niemand eine Klage von ihr gehört, was die Umwelt natürlich veranlasste, an ihren tieferen Empfindungen zu zweifeln. Aber sie konnte mit dem Bild Etzels in ihrer Seele existieren. In all den Jahren war ihr zumute gewesen, als erziehe sie den Jungen aus der Ferne zu ihrem Bundesgenossen. Wundersame Kräfte spielten damit. Nun steht Sophia Etzels Vater Auge in Auge gegenüber. Herr von Andergast sieht sie an. Sie schweigt. Sie will es erzwingen, dass er zuerst das Wort an sie richtet. Ein Funkeln in ihren großen braunen Augen. Dasselbe wie bei ihm, dasselbe bronzene Leuchten. Kein Zweifel, das hatte Etzel von ihr. Ich habe leider nicht das Glück, über den Zweck dieses Besuches informiert zu sein, obwohl ich den Anlass erraten kann. Ach, wirklich? Aber dieser Anlass zwingt mich weder zu einer Erklärung noch zu einer Diskussion. Ich vermag nach wie vor keine Ansprüche anzuerkennen. Es werden keine geltend gemacht. Die Ansprüche, die ich stellen könnte, haben keinen Inhalt mehr. Wie das? Das weißt du genau. Wie sollte jemand wie du nicht wissen, wenn er in seinem Mark getroffen und in seinem Lebensgesetz aufgehoben ist? Darf ich mir die Bemerkung erlauben, dass diese Ausführungen jeder Verständlichkeit entbehren? Bitte. Meine Ambition in der Beziehung ist gering. Die Sache ist aber nicht besonders dunkel. Ich bin ganz Ohr. Du bildest dir doch nicht ein, dass es sich bloß um eine vorübergehende Störung des Verhältnisses zu deinem Sohn handelt. Der Bub wird zurückkommen, wenn er seinen Zweck erreicht hat oder wenn er sich überzeugt hat, dass sein Ziel unerreichbar ist. Er wird zurückkommen, aber nicht zu dir. Niemals zu dir. Ich sollte meinen, dagegen gibt es Anstalten und Vorkehrungen. Zwangsanstalten und Zwangsvorkehrungen, ja. Damit gewinnt man eine Seele nicht zurück. Ich lege keinen Wert auf die Seele. Das weiß ich. Also wirst du versuchen, die Seele auszutreiben. Du hast ja so herrliche Resultate damit erzielt. Ich lehne die Debatte in dieser Form ab. Die Form? Mein Gott, ich kann nicht wie deine Kanzleiautomaten mit dir reden, wenn es um das geht, worum es eben geht. Nämlich? Ich bin nicht gekommen, um etwas zu fordern, sondern um etwas zu verhindern. Und das wäre? Verstündest du nicht so gut, du fragtest nicht so schlecht. Du scheinst also doch zu befürchten, dass ich der Entwicklung der Dinge nicht ganz so ohnmächtig gegenüberstehe, wie du mich anfangs glauben machen wolltest. Treib's nicht zu weit. Der Bub ist dir nun mal verloren. Aha. Und warum bitte? Eines Tages mussten ihm die Augen aufgehen. Es musste ihm klar werden, wer sein Vater ist. Er ist ja mein Sohn. Dass er mein Sohn ist, wird ja nicht geleugnet, oder? Ich hatte freilich nicht die rechte Vorstellung von ihm. Eigentümliches Geständnis einer Mutter, nicht wahr? Aber ich habe wenigstens nicht umsonst die ganzen Jahre über gewartet. Nichts als gewartet. Deine Rechnung war falsch. Wenn dir auch die Seele nichts gilt, wie du sagst, sie hat dir doch bewiesen, dass man sie nicht vergewaltigen kann. Dein Widersacher im Geiste. Bewundernswert, wie zielbewusst du ihn dazu erzogen hast. Deine Mutter hat mir erzählt... Ja, ich kann es mir denken. Ja. Etzels Interesse am Fall Mauritius. Ja, hält man alles zusammen, so entsteht ein klares Bild. Du erinnerst dich wohl kaum, dass ich nie an die Schuld des Mauritius glauben konnte. Du hast freilich keine Notiz davon genommen, was ein 20-jähriges Geschöpf fühlt und denkt. Wir lernten uns genau an dem Tag kennen, als das Urteil rechtskräftig wurde. Strahlend teiltest du es mir mit. Ein Schauder ging mir durch und durch. Ich höre noch, mit welcher Betonung du das Wort aussprachst. Rechtskräftig, als wäre es eine Botschaft vom Himmel. Sonderbar. Es kommt nichts abhanden in der Welt. Mein Zweifel und mein Schauder haben in Etzel Frucht getragen. Er hat deinen Irrtum erkannt. Ich muss mir jede weitere Erörterung darüber verbitten. Ich verstehe. Du entziehst mir das Wort. Du entziehst es nur dir. Aber Etzel wird nicht schweigen. Ich werde... Du hast dir den Anspruch auf ihn verwirkt. Verwirkt durch deinen... Ja, ja, ich weiß. Durch meinen Ehebruch. Was war er denn anders als ein missglückter Versuch, aus dem Kerker zu fliehen? Bis zu meinem 20. Jahr war ich ein freier Mensch. Mit dem Hochzeitstag wurde ich zur Klausur verdammt. Du warst der Herr, der Gatte, der Vater, der Erhalter, alles sehr gründlich, sehr gewissenhaft nach Recht und Gesetz. Ich wurde Mutter nach Recht und Gesetz. Herz, was verlangst du noch mehr? Ja, aber das Herz weigert sich zu lieben nach Recht und Gesetz und spürt dann in seinem Hunger, in seiner Ratlosigkeit, es muss lieben, irgendwen um jeden Preis, nur um sich zu erproben, nur um zu wissen, dass es doch nicht nur für nichts als Küche, Keller, Schlafzimmer und Kinderpflege auf der Welt ist. Und wer zuerst nach ihm greift, wenn er nur halbwegs annehmbar ist, an den vergibt es sich. Ja, gegen Recht und Gesetz. Ja, auch gegen Recht und Gesetz. Und was hat das alles mit Etzel zu tun? Sehr viel, oh, sehr viel. Ich vermag darin nur eine Bestätigung dafür zu sehen, dass dir keine weiteren Ansprüche zugestanden werden können. Du hast dich von mir und von Etzel losgesagt durch deine Liebe. Schön. Nennen wir es Liebe. Manche Leidenschaft verdankt ihre Entstehung nur der Furcht vor der Leere. Das sind die rabiatesten. Aber lass mich ausreden. Georg Hofer, ich weiß, der Name dürfte nicht fallen in diesem Raum, er war kein Heros. Begabter Durchschnitt, anständig, nobel. Wäre er mehr gewesen, dann hätte er eure Vorurteile verachtet und nicht den Eid geschworen, der mich retten sollte und der ihm das Leben kostete. Mein Eid, er trieb ihn in den Tod. Mir zwangst du das Geständnis mit der Lüge ab, dass ich ihn damit vom Schwur entbinde. Mein Eid, nützliches Instrument, so oder so, manchmal braucht und ignoriert ihr ihn, manchmal verdammt und verfolgt ihr ihn. Mein Eid. Es ist ja eine Welt des Meineids, in der ihr existiert. Ja. Mein Eid. Ja, er muss wohl an mein Eid geschworen haben. Wie, bitte? Ach, nichts, entschuldige. Es ist nicht gut, die alten Geschichten aufzuwärmen. Nicht gut, Sophia. Besonders nicht, und das hat seine Gründe, besonders nicht in diesem Moment. Zieh deine Hand ab. Von dem Buben. Ich kann nicht einsehen, mit welchem Recht... Recht, ich habe meinen Preis bezahlt. Auch mir hat man nichts geschenkt. Nein, du hast dir alles genommen. Aber diesmal, das letzte Wort über Etzel ist noch nicht gesprochen. Grußlos verlässt Frau von Andergast das Haus im Kettenhofweg, aber sie bleibt in Frankfurt bei ihrer Schwiegermutter und wartet auf Etzels Rückkehr. Alles scheint sich gegen den Oberstaatsanwalt verschworen zu haben. Seit er die Prozessakten Mauritius in seiner Wohnung bringen ließ, sitzt er Nacht für Nacht über den 2700 verstaubten, schon vergilbten Seiten, notiert, vergleicht, prüft und bohrt sich immer tiefer hinein. Es gibt da Perlen juristischer Kunst. Die zeitliche Entfernung lässt die imponierende Konstruktion erst überblicken. Unleugbar jedoch, einen Schönheitsfehler hatte der Prozess. Das fehlende Geständnis. Plötzlich regen sich Zweifel über Zweifel. Die Konstruktion zeigt Risse. Differenzen in den Zeugenaussagen. Der verschwundene Revolver. Die schnelle Anwesenheit Waremmes am Tatort. Waremme? Merkwürdig, das Gericht hatte sich viel zu wenig um ihn gekümmert. Halt! Ob das etwas mit Etzels Verschwinden zu tun hat? Nacht für Nacht sitzt Herr von Andergast grübelnd vor seinen Akten. Etzel aber ist bei Waremme noch nicht viel weitergekommen. Hier, Herr Professor. Oh, oh, oh, oh, mein Glöckchen. Wundervoll. Eine sinnige Idee. Passt hierher wie die Faust aufs Auge. Leider haben wir keinen würdigen Behälter, müssen uns mit einem gemeinen Wasserglas begnügen, das außerdem noch einen Sprung hat. Allein der Geber adelt das Gefäß, mein lieber Mohl. Ach, das sagen Sie nur alles, um mich zu verhöhnen. Weil Sie von den wirklichen Sachen nicht mit mir reden wollen. Von was für wirklichen Sachen? Mein lieber Maulwurf. Ich habe Sie ja schon mal gefragt. Und Sie haben mir nicht darauf geantwortet. Was? Um was handelt es sich? Ich habe Sie gefragt, ob Sie glauben, dass er schuldig ist. Mauritius. Da Sie über die Fakten so genau orientiert sind, wird Ihnen doch bekannt sein, dass ich damals beschworen habe. Ja, schon. Das schon, aber ist denn jede Möglichkeit ausgeschlossen, dass Sie sich getäuscht haben? Dann noch weiter. Eine derartige Täuschung hätte doch immerhin auf einem realen Vorgang beruhen müssen. Er kann zum Beispiel geschossen und nicht getroffen haben. Eine interessante, beachtenswerte Theorie, geschossen haben. Ja, das ist sehr interessant, merkwürdig. Mit Ihrem Sarkasmus können Sie mir nicht imponieren. Das ist wie wenn einer nicht ehrlich ringen will, sich in Sicherheit bringt und die Zunge herausstreckt. Schämen Sie sich. Ich will offen mit Ihnen sprechen, Mohl. Auch wenn ich mich getäuscht hätte, es hätte keine Täuschung geben dürfen. Was heißt das? Erklären Sie mir es bitte. Ja, erklären? Um das zu erklären, da müsste ich... Also, lassen wir es. Es war selbstverständlich eine rhetorische Figur. Kein Gedanke an Täuschung. Erst wollen Sie offen mit mir reden und dann ist es wieder eine rhetorische Figur. Wer kennt sich da aus? Niemand. Wer soll sich da auskennen? Sie alle so weit weg. Das ganze tragische Possenspiel so weit weg. Total unter den Horizont gesunken. Lauter Schatten, lauter Phantome, denen wir am besten mit Schweigen gerecht werden. Also hüllen wir uns in Schweigen. Der Rest ist Schweigen. Alter Schauspieler. Natürlich Schauspieler. Nehmen Sie das Wort nicht im plebejischen Sinn. Freilich, der Schauspieler ist heute zum Angestellten von Industriekonzernen herabgesunken, einer der Pappdeckel-Ideale des Kleinbürgers geworden. Das nebenbei, sollten Sie sich noch Illusionen über das Theater machen. Ich erinnere mich, wie ich einmal eine ganze Nacht mit Mauritius darüber debattierte. Er verstand mich nicht. Er war von einer Dummheit. Von einer Dummheit in diesem Punkt, das war zum Tollwerden. Natürlich war ich ein Schauspieler, natürlich. Und er war keiner. Oh Gott. Und wie er keiner war. Dass ich es war, hat mich ruiniert. Dass er es nicht war, hat ihn ruiniert. Wieso? Wieso waren Sie ein Schauspieler? Wieso? Wieso? Ich, Versuchen Sie mir zu folgen. Halten Sie sich vor Augen, welche Wissensgebiete ich zu beherrschen hatte, die heterogensten Disziplinen, Philosophie, Theologie, Nationalökonomie, Geschichte, Sprachwissenschaften, Staatsrechtslehre. Was weiß ich was noch. Eine mächtige Partei zählte damals auf mich. Der Kaiser war auf meine Person aufmerksam geworden. Der Vatikan schickte seine stillen Unterhändler zu mir. Ja, da musste ich natürlich lavieren, musste mich ins stärkste Licht setzen und bei alledem noch dafür sorgen, meine Spuren zu verwischen, meinen Ursprung zu verschleiern. Meinen Ursprung. Haben Sie mit Juden verkehrt, Mohl? Natürlich. Bei uns gibt's Juden die Menge. Hatten Sie jüdische Kameraden? Auch. Keine elterlichen Anweisungen, Verbote oder dergleichen? Nein. Also doch. Manchmal. Hab mich aber nicht drum gekümmert. Das wollte ich wissen. Also können Sie sich vorstellen, dass ein Mensch sich selbst über seine Geburt belügt? Versuchen Sie es mal. Das ist kompliziert. Der nicht sein wollen, der man ist. Die Wurzel verleugnen, aus der man gemacht ist. Das heißt, die eigene Haut wie einen geborgten Mantel tragen. Ja, ich bin in Thorn als Sohn jüdischer Eltern geboren, als Georg Warschauer im Jahre 1880. Nun schauen Sie aber wirklich dumm drein. Ach so, ja, Warschauer ist nicht das Überbleibsel von Waremme. Vor Waremme gab es schon einmal einen Warschauer. Waremme ist bloß ein Zwischenfall, kommen Sie mit? Angefangen hat es mit Legendenbildung. Als meine Mutter starb, machte ich sie zur Christin. Das redete ich mir so lange ein, bis es mir ein Faktum wurde. Nach dem Abitur führte ich bereits den Namen Waremme durch Adoption, Machination, naja, also wie man sowas arrangiert. Alle waren damals wie närrisch mit mir, hielten mich für ein Genie. Sagten Sie was? Nein. Ich war kein Renegat. Ich folgte meiner Notwendigkeit. Ich liebte die meine nicht. Meine Liebe war drüben bei den anderen. Ein sehr jüdischer Fall, ein Sündenfall. Dort hasste ich, hier liebte ich. Ich liebte ihre Sprache. Ihre, nein, meine Sprache. Ich liebte ihre Geschichte, ihre Heroen, ihre Lieder, ihre Landschaften, ihre Städte. Ich liebte das alles tiefer, als sie es selbst lieben. Und verstand es besser als sie. Aber warum hassten Sie denn Ihre... Was ist das eigentlich, Jude? Ja, was ist das? Jude. Vollkommen befriedigend, kann das kein Mensch erklären. Ich habe ein Leben darüber nachgedacht, was das ist, Jude sein. Ich war das Kind jüdischer Eltern, die in der zweiten Generation bürgerlicher Freiheit lebten. Mein Vater war stolz auf die Emanzipation. Eine listige Erfindung. Sie nimmt dem Unterdrückten den Anlass zur Klage. Das körperliche Ghetto wird zu einem seelischen und geistigen. Man wird zwar vom Staat offiziell akzeptiert, von der Gesellschaft so gut wie ausgeschlossen. Sind Sie schon einmal einem Menschen begegnet, der Anlass hatte, selbst über gewisse, also sagen wir, gewisse Disharmonien nachzudenken. Was für... Ich meine, rassische, religiöse und ihre sozialen Folgen. Haben Sie sich das schon einmal durch Ihr aufgewecktes Köpfchen gehen lassen? Nein. Nein, nein, nein, nicht, natürlich nicht. Besseres und Wichtigeres zu tun. Vielleicht ist Ihnen trotzdem zu Ohren gekommen, was sich gegenwärtig hierzulande abspielt. Ich spreche nicht davon, dass man das Bettelalmosen eines jämmerlichen Bürgerrechts am liebsten wieder zurücknehmen möchte und irgendwann einmal auch zurücknehmen wird. Ach, täte man's doch. Es wäre wenigstens ein ehrliches Verfahren, es wäre lobenswerter lassen Sie mich ein Beispiel für viele anführen. Es wäre lobenswerter als Grabsteine in jüdischen Friedhöfen zu demolieren. Meinen Sie nicht auch? Was sagen Sie dazu, mein lieber Freund? Grabsteine demolieren. Friedhöfe schenken. Na, was sagen Sie dazu? Das ist neu in der Kulturgeschichte. Dernier cri, der letzte Schrei. Der letzte. Sie schweigen. Naja, was sollen Sie sonst? Ehrige Schweigen. Sehen Sie, das mit den Grabsteinen ist ein Symbol. Infernalisch, einzigartig. Da sterben die letzten Funken von Würde, Selbstachtung, Anstand, Humanität oder wie die Schwindelworte sonst noch lauten. Ja, Sie scheinen etwas ungeduldig zu werden. Nur noch eins. Ein Axiom von allgemeiner Gültigkeit. In jedem Leben gibt es einen Augenblick, wo sich der Mensch nach den polaren Gegensätzen seiner Natur entscheiden kann. Lassen Sie sich niemals erzählen, Mohl, dass ein Mensch unter gewissen Umständen nicht anders hätte handeln können, als er gehandelt hat. Es ist nicht wahr. Die Frage ist nur, wie weit man zurückgehen muss, um den Punkt zu finden, wo seine Freiwilligkeit noch intakt war. Bedenken Sie also, Sie schauen etwas verstört aus. Langweile ich Sie? Nur wenn auch, ich bin nun mal im Zuge. Bedenken Sie, dass ich sozusagen immer einen dunklen, metaphysischen Rest von schlechtem Gewissen in mir zu beseitigen hatte. Tanz auf einer Turmspitze sozusagen. Was ich damals vollführte. Jener hingegen... Mauritius! Keine Ahnung. Im warmen Nest, von alleine entstanden, die Lilie auf dem Felde, der Mühelose, Leonhard der Mühelose. Hatte er nötig zu spielen? Gab es für ihn eine Rolle? Wusste er von dem Stück, in dem er auftrat? Der hat doch gar nicht auftrat. Sich doch nur gehen ließ. Er hatte seinen Platz an der Table d'hôte, sein Billett lag immer an der Kasse. Die Wissenschaft, ein Bazar, aus dem man sich versorgt mit kostspieligen Sachen, denen man die Massenanfertigung nicht gleich ansieht. Die Kunst, ein Edelbetrieb, die Arbeit, adelt bekanntlich. Nur vor das Vergnügen haben die Götter den Schweiß gesetzt. Und vor die Liebe, den Einsatz seines Herzens, das nichts einzusetzen hat. Die Null in der Null. Die Null in der Null. Ich kann trotzdem nicht begreifen, gerade weil Sie so über ihn urteilen. Da will's mir nicht in den Kopf, dass sich da ein Gegensatz bilden konnte zwischen Ihnen und Mauritius. 100 andere hätten es doch ebenso gut sein können. Warum gerade er? Warum dieser Hass? Da muss doch... Jetzt sage ich was, Herr Professor. Aber fallen Sie nicht über mich her. Also schießen Sie los. Ich meine, da muss doch... Darf ich sagen? Keine Angst, Mäuschen. Was muss doch da? Was? Da muss doch die Anna Jahn, die Schwester von Elli Mauritius, schuld gewesen sein. Schuld, das klingt so dumm. Veranlassung meine ich. Oh, is that so? I wonder. You're a bright boy. Das war schlechterdings ein Schuss in den Rücken. Zum Glück aus einem ungeladenen Revolver, mein Junge. Taktlos. Indiskret. Naja, ich dachte eben, weil in diesem Fall nicht Sie der Benachteiligte waren. Sie haben doch auf der ganzen Linie gesiegt. Woraus schließen Sie das? Oh, aus verschiedenen. Zum Beispiel? Zum Beispiel daraus, dass die Anna ja noch 2 Jahre nachher, oder ich weiß nicht wie lange, bei Ihnen oder mit Ihnen gewesen ist. 2 Jahre? Nein. Nein, Sie irren. Es war nicht einmal ein einziges. Warten Sie. Vom Anfang 1907 bis November, ja. Ja, aber von dort, wo Anna mit Ihnen war, ist sie erst viel später zurückgekommen. Und von dem ganzen Geld, das sie von ihrer Schwester geerbt hatte, war nichts mehr übrig. Bettelarm war sie. Das weiß ich zufällig genau. Also habe ich doch recht, wenn ich sage, dass Sie in dem Fall den Leonhard Mauritius untergekriegt haben. Er hat gar nichts erreicht und Sie haben sich mit der Beute aus dem Staub gemacht. Kommen Sie mal her, Mohl. Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Als ich noch Student war, hatte ich einen jungen Grafen Rochow zum Abiturium vorzubereiten. Schwachkopf. Eines Tages forderte ich ihn auf, mir zu erzählen, was ihm von der griechischen Helena bekannt sei. Er sagte, ich entsinne mich fast noch jedes Wortes, wenn es ein so beispielloser Mischmasch von allen möglichen zusammengelesenen und zusammengehörten Varianten war. Helena, die Tochter der Nemesis und des Zeus, hatte zuerst ein Liebesabenteuer mit einem Schwan, heiratete den Menelaos, wurde von Paris geraubt, ging nach der Eroberung von Troja mit ihm nach Ägypten, wo sich herausstellte, dass sie die falsche Helena war. Die echte war bei Achilles geblieben, sie wurde von Orest und Pylades überfallen, aber von Apollon gerettet. Und was sagen Sie zu diesem gräflich Rochowschen Salat? So, ich habe selten so gelacht. So geht's mit allem Ad-hoc-Wissen, junger Freund. Es kommt eine Helena zum Vorschein, aus Gott erbarmen, Tochter der Nemesis und Leda zugleich. Menschengeschichte, mein Kind, wenn man sich da verlassen will, das ist, wie wenn man in einem glühenden Krater nach Fischen angelt. Wer sich ernsthaft damit beschäftigt, wird höchstens etwas von der Natur des Feuers und der Lava erfahren. Fische wird er nicht fangen. Zuvörderst lernen Sie eins. Es ist immer alles anders. Es ist dem noch mysteriös, der's lebt. Wie dürfte der sich anmaßen und sagen, es war so oder so, der nur davon weiß oder gehört hat. Wie Sie. Aber ich will nicht zu scharf mit dir ins Gericht gehen, Jungschen. Du tust mir ohnehin schon leid. Komm, hol die Grammatik heraus. Wollen wir wieder arbeiten? Ja, Herr Professor. Mit den unregelmäßigen Zeiten wollen wir uns befassen. Am Tage nach der Unterredung mit Sophia lässt sich Oberstaatsanwalt von Andergast zum Zuchthaus Kresser fahren. Die Zelle des Sträflings 357 wird aufgeschlossen und hinter ihm wieder verriegelt. Ein Mann erhebt sich vom Tisch mit der gedrillten Raschheit, die das Haus fordert, steht still wartend da. Sie werden sich meiner kaum noch erinnern. Mauritius steht gerade, auch der Kopf ist nicht gebeugt. Er ist ungefähr einen halben Kopf kleiner als Herr von Andergast. Die graue Gesichtsfarbe unterscheidet sich kaum vom Grau des Gewands. Über einer hohen Stirn liegen weiße Haare. Bitte wollen Sie hier Platz nehmen. Danke. Andergast deutet auf die eiserne Bettstelle. Er selbst sitzt bereits auf dem hölzernen Stuhl. Da gibt es noch den Holztisch, den verdeckten Kübel, den Eisenofen, einen Ständer mit wenigen Büchern. Ich möchte feststellen, dass mein Besuch keinen amtlichen Charakter trägt. sondern von durchaus privaten Erwägungen eingegeben wurde. Es handelt sich allenfalls um künftige Maßnahmen. Maßnahmen welcher Art? Nun, darüber kann doch schwerlich ein Missverständnis herrschen. Haben Sie auf jede Hoffnung verzichtet? Ich habe niemals und zu keiner Zeit und unter keinen Umständen den Gedanken an meine Rehabilitierung aufgegeben. Rehabilitierung? Daran ist wohl kaum zu denken. Es steht jedenfalls in weitem Feld. Eine solche Möglichkeit, wenn sie vorhanden wäre, hätte mich auch nicht zu der heutigen Unterredung bestimmen können. Wir haben die reale Lage der Dinge in Betracht zu ziehen. Die zeigt nur einen einzigen Weg. Und auch dieser Weg ist nur gangbar, wenn eine gewisse Bedingung erfüllt wird. Ich verstehe. Ja, ich glaube selbst, dass wir uns verstehen. Es ist wieder einmal ein Versuch am falschen Objekt. Seit ich in diesem Hause lebe, haben sich schon viele bemüht, vor allem die geistlichen Herren. Der jetzige Pfarrer ist der siebente, ja, der siebente. Einer, ich weiß nicht, der dritte oder vierte ging einmal 2 Tage und 2 Nächte nicht aus meiner Zelle. Es war schließlich, als ob man mir den Schädel zerhämmert hätte. Da sagte ich in meiner Verzweiflung, was Sie aus mir herauszaubern wollen, müssen Sie vorerst hineinzaubern. Wie soll ein Mann eine Tat gestehen, die er nicht verübt hatte? Er hat mir nicht geglaubt. Es glaubt mir keiner. Na, was ist denn? Warum reden Sie nicht weiter? Ach, habe ich nicht. Ja, nein, es glaubt mir keiner. Ich habe viele Freunde gehabt damals, aber mit dem Tag, wo ich unter der Anklage stand, da waren sie wie weggeblasen da. Ich konnte es nicht fassen. Keiner da. Wie wenn man plötzlich in eine andere Welt versetzt wäre. Einen vergessen Sie. Ihr Vater hat den Glauben niemals verloren. Ja, das ist wahr. Vater, ja, ja. Aber das zählt nicht. Es beweist nichts. Eigentum tilgt Schuld. Auch Elli hat... Oh. Zigarette? Ja, bitte. Danke. Danke. Was ist das? Ach so. Ja, der vorschriftsmäßige Spaziergang im Hof. Mehr als 50 von uns haben dort nicht Platz. Es dauert also 5 Stunden bis 8 Partien ihren täglichen Spaziergang absolviert haben. Ja. Ja, wenn ich also annehmen soll, dass Sie nicht geschossen haben, wohlgemerkt, ich darf es nicht annehmen, ich suche mich nur in Ihre Auffassung zu versetzen. Wer nach Ihrer Auffassung könnte sonst geschossen haben? Ein Richter muss mir meine Schuld beweisen. Dass ich ihm meine Unschuld beweisen soll, wenn ich nicht kann, geht gegen den Sinn der Welt. So kommen wir nicht weiter. Ich beabsichtige nicht, den Herrn Pastoren den Rang abzulaufen. Es wäre ein vergebliches Beginnen, so wie die Dinge nun einmal liegen. Ich dachte an Verständigung. Verständigung? Zwischen dem Ankläger und seinem Opfer? Wenn der Angeklagte erst vor seinem Richter steht, ist er erledigt. Er findet nur Unglauben, Hohn und Verachtung. Das Urteil ist nur das Tipfelchen aufs I, ein Geschäft oder ein Virtuosenstück. Was danach kommt, man kann die Hölle nicht schildern. Und wenn man tagelang davon erzählt, da versagt die Fantasie. Nur der kann sie begreifen, der drinnen ist. 18 Jahre und... Und dann kommen Sie und wollen Verständigung. Sie, der Verderber, der Verdammer. Gericht und Urteil, alles Erlittene, alles in diesem Raum Ergrübelte, all die schlaflosen Nächte, Demütigungen, Entbehrungen, Verzweiflungen, Todeswünsche, Lebensgier, Fleischesgier, der ganze Raub des Lebens, all das verleiblicht in Ihnen, in Ihrer Person und Sie wollen Verständigung. Die Gerechtigkeit einer Strafe ermisst sich weder nach ihrer subjektiven Ertragbarkeit noch nach dem Verhalten der Organe, die sie diktieren. Sie können nicht erwarten, dass ich mich auf Ihre Seite schlage. Was also wollen Sie? Ich will es Ihnen sagen. Mich interessiert alles, was Ihre Person betrifft. Um offen zu sein, ich habe mich in den letzten Wochen ziemlich ausgiebig mit Ihrem Fall beschäftigt. Ich hatte natürlich ein ganz bestimmtes Bild von Ihnen. Das neuerliche Studium der Akten hat es in keinem wesentlichen Zuge verändert. Nun, ich komme hierher und sehe einen Mann, der nicht mehr die geringste Ähnlichkeit mit dem Mauritius von 1905 oder 6 hat. Die verflossene Zeit. Nun, nehmen Sie an, dass auch ich mit dem Staatsanwalt Andergast von damals wenig Ähnlichkeit mehr habe. Wissen möchte ich nur, ob Sie Ihr eigenes Bild in der Erinnerung bewahrt haben und wie sich das Erinnerungsbild zur Wirklichkeit verhält. Ich möchte auch wissen, wie sich etwa der 16-jährige Leonhard Mauritius im heutigen spiegelt und was der 16-jährige Leonhard zu dem 25-jährigen sagt und zu dem von heute. Ja, das würde ich gerne erfahren. Daraus ließe sich wohl manches Dienliche folgern. Manches Dienliche. Für wen? Was Sie da verlangen, ist wirklich überraschend für mich. Sie haben doch so umwegige Hilfsmittel zur Kenntnis meiner Person nicht nötig. Damals zumindest holten Sie doch alles Wissenswerte über mich aus den Tatsachen heraus. Das Übrige war wundervolle Kombination. Ich selbst konnten Sie dabei leicht entbehren. Ich hätte Sie bloß bei der Arbeit. Nun? Sprechen Sie weiter. Ach, habe ich nicht weiter. Es gibt ein Porträt von mir mit 26 Jahren, das ich Ihnen genau nachziehen kann. Sie werden es bestimmt wiedererkennen. Es ist von Ihnen. Ein Mann von hoher geistiger Spannkraft und vollendeter Bildung, mit dem denkbar geringsten Widerstand, ausgeliefert den Verführungen einer Epoche der Fäulnis und des drohenden moralischen Zusammenbruchs. Achten Sie auf die Zeichen, meine Herren Geschworenen. Bin ich genau? Ich glaube, ich bin's. Es fehlt gewissermaßen kein Komma. Achten Sie auf die Zeichen. Achten Sie auf die Zeichen, meine Herren Geschworenen. Das Individuum täusche uns nicht über das Symptom, das singuläre Verbrechen, nicht über die weit gefährlichere Strömung, die es trägt. Treulosigkeit und Verantwortungslosigkeit, das sind die Hebel seiner Handlungen. Jene stürzt ihn in den Irrgarten seiner Wollüste, diese hebt ihn aus allen Bindungen gültiger Ordnungen. Als er die Ehe mit der sittlich und endlich hoch über ihm stehenden Frau schließt, zerschellt er an dem reinen Metall ihres Charakters. Die Scham vor ihr zermürbt sein Selbstgefühl. Es war dem unglücklichen Weib bestimmt, von ihm vernichtet zu werden. Und er hätte sich ihrer entledigt, auch wenn seine trostlosen materiellen Umstände, auch wenn ihm die wahnsinnige, die aussichtslose Leidenschaft für die Schwägerin nicht den Rest von Besinnung und Ehre geraubt hätte. Es war eine kühne Wendung an die Geschworenen. Dass sie diesen einfachen Leuten einen so hohen Standpunkt anboten, musste ihnen schmeicheln. Bis dahin hatten diese Leute geglaubt, die Leidenschaft zu Anna sei das einzige Motiv gewesen. Jetzt sahen sie etwas viel Teuflischeres. Den vom Schicksal auserwählten Mörder. Eine fertige Sache, man brauchte gar nicht darüber nachzudenken. Gott hat ihn verworfen, sagten sie. Warum sollen wir ihn schonen? Sehr gewagt. Sie konnten doch unmöglich mit Sicherheit wissen, ob ich wirklich von Gott verworfen bin. Ich habe... Sie haben ganz recht, mich daran zu erinnern, dass ich auch einmal 16 Jahre alt war. Auch damit haben Sie recht, dass man das Produkt seiner Generation ist. Das wird mir erst klar, wenn ich mir einen Leonhard Mauritius vorstelle, wie er mit 16 beschaffen war. Jede Generation ist eine Gattung für sich. Ich möchte wissen, wie die 16-Jährigen von heute sind. Kennen Sie welche? Nun, Sie werden mir wohl kaum etwas darüber mitteilen wollen. Es ist ein tragisches Alter, die große Wasserscheide des Lebens. Da hängt oft von einem einzigen Erlebnis Die ganze Zukunft ab. Es vergehen Jahre, man hat es vergessen. Und plötzlich taucht es auf und man sieht, dass man dadurch in eine bestimmte Bahn gelenkt worden ist. In der Obersekunda des Gymnasiums kaufte ich einmal ein Bordellmädchen los, mietete ihr ein Zimmer und besuchte sie jeden Tag. Es herrschte keinerlei sinnliche Beziehung zwischen uns. Ich war nur sicher, sie zu lieben und wollte sie überzeugen, dass es eine reine Liebe gibt. Eines Tages erfuhr ich, dass sie ihr altes Gewerbe ganz unbekümmert weiterbetrieb, während ich an meinen schwärmerischen Seelenrettungsträumen spann. Es dauerte lange, bis ich mich von diesem Schlag erholt hatte. In Wahrheit erholt man sich vielleicht von so etwas nie. Na schön, das war der 16-Jährige, der Romantiker Mauritius. Noch nicht der Satan, den Sie 10 Jahre später gemalt haben. Romantiker ohne Bruch, ernsthaft, schmerzlich. Sie hören schon wieder auf. Ach ja, ja. Ja, man konnte damals romantisch sein und dabei recht wenig Gewissen haben. Ich weiß noch, dass ich mit 19 Jahren von einer Tristan-Aufführung als ein seliger neuer Mensch nach Hause ging und zu Hause meinem Vater 20 Mark aus der Kommode stahl. Beides war möglich. Dass man sich im Theater von Gerhard Hauptmanns Webern erschüttern ließ und mit Genugtuung in der Zeitung las, dass auf die Streikenden im Ruhrgebiet geschossen wurde. Immer war beides möglich. Romantik. Romantik ohne Boden und Ziel. So. Da haben Sie noch ein Porträt. Selbstporträt. Ja. Finden Sie, dass es schmeichelhafter ist als das Ihre? Es hat nur das Versöhnliche, dass es in jedem Fall 2 Möglichkeiten zulässt. Ihres ist grausam, unverrückbar. Es lässt nur eine zu. Ganz richtig, es war mir auch nur eine einzige Möglichkeit gelassen. Und wenn Ihre Voraussetzungen falsch wären? Das ist undenkbar. Undenkbar. Köstlich. Ich fragte ja nur, wenn. Auch das Wenn können Sie sich nicht denken. Scheint es denn Ihnen denkbar? Vielleicht. Warum haben Sie dann geschwiegen? Während der Voruntersuchung, bei der Verhandlung, im Gefängnis, 18,5 Jahre geschwiegen. Soll ich Ihnen sagen, warum? Ich bitte. Weil ich nicht einen Mord begehen wollte. Wie? Wie ist das? Weil Sie... Ich verstehe nicht. Gott verhüte, dass Sie das verstehen. In den Jahren 1905 und 6 hatte der Fall Mauritius die Öffentlichkeit in ungewöhnlichem Maße beschäftigt. Leonhard Mauritius war angeschuldigt worden, seine Frau Ellie erschossen zu haben. Mauritius, der bis zum Schluss des Verfahrens seine Unschuld beteuerte, wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Fast 20 Jahre sind vergangen. Da wird Oberstaatsanwalt von Andergast, der die Verurteilung des Angeklagten durchgesetzt hatte, gezwungen, sich erneut mit dem Fall Mauritius auseinanderzusetzen. Sein eigener Sohn, der 16-jährige Etzel Andergast, ist der Anlass dazu. Zuerst war es nur die Auflehnung gegen den Vater, die Etzel bestimmte, sich mit den Hintergründen dieses Falles zu beschäftigen. Aber je mehr Einsicht er gewann, desto stärker wurde seine Überzeugung, dass Leonhard Mauritius unschuldig sei. Nun ist Etzel nach Berlin gefahren. Er nennt sich Edgar Mohl und begibt sich unter dem Vorwand, Sprachstunden zu nehmen, zu Waremme, alias Georg Warschauer, der seinerzeit der Kronzeuge seines Vaters gegen Mauritius gewesen war. Von Waremme will er erfahren, was vor 20 Jahren wirklich geschehen ist. Die Sorge um den verschwundenen Sohn veranlasst Oberstaatsanwalt von Andergast nun seinerseits zu erneutem Studium der Akten. Und auch er beginnt sich jetzt zu fragen, ob Mauritius wirklich schuldig ist. Herr von Andergast hat deshalb vor kurzem den Häftling in seiner Zelle aufgesucht. Heute sitzt er wieder vor diesem Leonhard Mauritius, einem 45-jährigen Mann mit weißem Haar und erloschenen Augen. Sie haben mir das letzte Mal nicht geantwortet. Sie sagten, Sie hätten vor Gericht geschwiegen, weil Sie keinen Mord begehen wollten. Wie soll ich das verstehen? Ach, es